Erst danach ging Paulus von Athen weg. Er ging nach Korinth. Zweiter in Korinth traf er einen Juden. Er hieß Aquila und kam aus Pontus. Aquila und seine Frau Priscilla waren neu in Korinth. Sie kamen aus Italien, weil Kaiser Claudius gesagt hatte, dass alle Juden Rom verlassen müssen. Paulus besuchte sie. Dritter Paulus machte das gleiche wie Aquila und Priscilla. Sie machten Zelte. Darum blieb Paulus bei ihnen und arbeitete mit ihnen. Vierter jeden Sabbat sprach Paulus in der Synagoge. Er wollte Juden und Griechen helfen, an Jesus zu glauben. Fünfter Silas und Timotheus kamen aus Makedonien. Sie trafen Paulus in Korinth. Paulus sprach sehr eifrig über Jesus. Er sagte den Juden, dass Jesus der Messias ist. Sechster aber die Juden waren dagegen und sagten schlechte Dinge. Da schüttelte Paulus seine Kleider und sagte, ihr seid selbst schuld, wenn ihr nicht glaubt. Ich bin nicht schuld. Ab jetzt gehe ich zu den anderen Völkern. Siebter Paulus ging von der Synagoge weg. Er ging in das Haus von Titius Justus. Titius Justus glaubte an Gott. Sein Haus war neben der Synagoge. Achter Crispus war der Chef der Synagoge. Er und seine Familie glaubten an Jesus. Viele Leute in Korinth hörten Paulus und glaubten auch. Sie ließen sich taufen. Neunter in der Nacht sprach der Herr zu Paulus. Er sagte, hab keine Angst. Sprich weiter und sei nicht still. Zehnter, denn ich bin bei dir. Niemand kann dir etwas tun. Viele Menschen in dieser Stadt gehören zu mir. Elfter Paulus blieb 1,5 Jahre in Korinth. Er lehrte die Menschen das Wort von Gott. Zwölfter Gallio war jetzt der Chef von Achaia. Die Juden waren böse auf Paulus. Sie brachten ihn vor Gallio. Dreizehnter sie sagten, Paulus bringt die Leute dazu, Gott falsch zu verehren. Das ist nicht erlaubt. Vierzehnter Paulus wollte etwas sagen. Aber Gallio sagte zu den Juden, wenn Paulus etwas Schlimmes getan hätte, würde ich euch helfen. Fünfzehnter aber es geht nur um eure Religion, eure Namen und eure Gesetze. Das ist eure Sache. Ich will das nicht entscheiden. Sechzehnter und Gallio schickte sie weg. Siebzehnter da packten alle Sosthenes, den Chef der Synagoge. Sie schlugen ihn vor Gallios Platz. Aber Gallio kümmerte sich nicht darum. Achtzehnter Paulus blieb noch lange in Korinth. Dann verabschiedete er sich von den Freunden. Er fuhr mit dem Schiff nach Syrien. Aquila und Priscilla waren auch dabei. Aquila hatte sich die Haare schneiden lassen, weil er Gott etwas versprochen hatte. Neunzehnter sie kamen nach Ephesus. Dort ließ Paulus Aquila und Priscilla zurück. Er selbst ging in die Synagoge und sprach mit den Juden. Zwanzigster die Juden baten Paulus, länger zu bleiben. Aber er wollte nicht. 21. er verabschiedete sich und sagte, ich muss bald in Jerusalem feiern. Aber wenn Gott will, komme ich wieder zu euch. Dann fuhr er von Ephesus weg. 22. er kam nach Caesarea. Dann ging er nach Jerusalem und grüßte die Gemeinde. Danach ging er nach Antiochia. 23. Paulus blieb eine Zeit lang in Antiochia. Dann reiste er wieder los. Er ging durch Galatien und Phrygien. Er half allen Christen, stark im Glauben zu werden. 24. ein Jude kam nach Ephesus. Er hieß Apollos und kam aus Alexandria. Er war ein kluger Mann und kannte die Bibel sehr gut. 25. Apollos kannte den Weg des Herrn. Er sprach mit großem Feuer und lehrte richtig über Jesus. Aber er kannte nur die Taufe von Johannes. 26. Apollos sprach mutig in der Synagoge. Priscilla und Aquila hörten ihn. Sie luden ihn zu sich ein und erklärten ihm alles noch genauer. 27. Apollos wollte nach Achaia reisen. Die Freunde in Ephesus halfen ihm dabei. Sie schrieben einen Brief an die Christen in Achaia. Sie sollten Apollos gut aufnehmen. In Achaia half Apollos den Christen sehr viel durch Gottes Gnade. 28. Denn Apollos zeigte den Juden sehr deutlich, dass Jesus der Messias ist. Er benutzte die Bibel, um es zu beweisen.